Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wissen Sie, manchmal macht man solche Erfahrungen, da weiß man auch gar nicht mehr, was man hinterher darüber sagen soll. Also man hält einen Vortrag. Also nur vor einer größeren Menge von interessierten Laien. Man erklärt mit Temperament und Werf wirklich die neuesten Ergebnisse seiner Wissenschaft. Bringt bunte Bilder, bunte Diagramme und erklärt und macht und tut und dann ist der Vortrag fertig. Und dann kommt die erste Frage. Und die erste Frage lautet, woher wissen Sie das eigentlich alles? Wenn Ihnen das zum ersten Mal passiert, also als Naturwissenschaftler, ich denke, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert, es gibt wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen, die aus den Naturwissenschaften, denen das immer und immer wieder passiert. Wenn Ihnen das zum ersten Mal passiert, denken Sie erst einen Moment, was, wie bitte? Woher wissen Sie das alles? Also zweifelt denn die Fragestellerin oder der Fragesteller an meiner Kompetenz als Wissenschaftler und so weiter und so weiter? Vor einigen Wochen hat ein Kollege von der Theologischen Fakultät zu mir gesagt, Herr Lesch, wissen Sie eigentlich, dass Sie Ihre Studenten an einer Waffe ausbilden, an einer sehr gefährlichen Waffe, an einer Weltzerstörungswaffe, Weltbildzerstörungswaffe? Und woher wissen Sie das eigentlich alles? Und seitdem denke ich darüber nach, wie ich diese Sendung gestalte, die den Titel hat, woher wissen wir das eigentlich alles? Also, woher wissen wir das alles? Und das heißt, im Prinzip geht es natürlich darum, woher wir Naturwissenschaftler eigentlich so sicher sein können, worüber wir da reden in solchen Vorträgen. Wie können wir diese Arroganz besitzen und behaupten, ja, das, was wir unten in den Experimenten und Laboren festgestellt haben, das wird im gesamten Universum gelten. Und je tiefer wir in die Materie hineinschauen, dann können wir auch gleichzeitig ins Universum und so weiter. Also ich kann Ihnen eines sagen, es ist nicht einfach, aber im ersten Moment, wie gesagt, kommt einem sofort das Gefühl, Moment, so geht's aber nicht. Wenn man es aber mal ein bisschen sich setzen lässt, dann merkt man eigentlich erst, was das Problem ist. Wir Naturwissenschaftler, wir machen eine Ausbildung durch. Also man geht viereckig rein in diese Ausbildung und kommt im Regelfall kreisrund raus, bis man sich überhaupt mal mit den grundlegenden Bestandteilen einer Naturwissenschaft so weit auseinandergesetzt hat, dass man meint, sie ein bisschen verstanden zu haben, vergehen ein paar Jahre. In so einem Vortrag vergehen vielleicht 90 Minuten. Das heißt, das Publikum wird mit einer Stoßwelle, mit einer Schockwelle an Informationen konfrontiert und weiß im ersten Moment unter Umständen gar nicht, was es davon wirklich halten soll. Also woher wissen wir das eigentlich alles? Naja, wir wissen es, weil wir seit rund 400 Jahren richtige, ordentliche Naturwissenschaften machen. Begonnen fällt mir ein Aphorismus von Mark Twain ein. Man muss die Dinge kennen, bevor man sie verdrehen kann. Also die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. Seit 400 Jahren haben wir angefangen, Tatsachen zu kennen. Gewisse Tatsachen zu kennen. Wir kennen gewisse Dinge, wir kennen gewisse Abläufe, gewisse Mechanismen. Ich will es mal an dem besten, nach meinem Dafürhalten, an der interessantesten und größten Beispiele klar machen. Das war die Sache mit dem Apfel. Nee. Also jetzt nicht die mit den Schlange Paradies und den zwei Kameraden und der Kameraden, sondern das war die Sache von Isaac Newton, der war auf der Flucht vor der Pest in Cambridge und kam irgendwo in Mittelengland auf einen Bauernhof, wo jede Menge Apfelbäume standen. Und da kaum noch jemand da war, der die Äpfel pflücken konnte wegen der Pest, fielen diese Äpfel runter vom Baum. Blopp. Ja. Und Newton tat nun etwas, was zu den Dingen gehört, von denen Lessing gesagt hat, wer über manchen Dingen seinen Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlieren. Newton sagte nämlich, die Bewegung des Apfels vom Baum nach unten, die Kraft, die dazu führt, dass der Baum seinen Apfel, nicht, dass der Baum den Apfel los ist, sondern dass der Apfel fällt. Diese Kraft ist die gleiche Kraft, die die Bewegung der Planeten um die Sonne, die die Bewegung des Mondes um die Erde beschreibt und ausmacht. Die gleiche Kraft. Also, was Newton tat, ist der entscheidende Schritt hin oder weg von der Bescheidenheit des mittelalterlichen Menschen, der Herrgott wird schon richten, hin zu einer arroganten Einstellung zu sagen, die Gesetze, die ich hier auf dem Erdboden kennenlerne, gelten überall im Universum. Überall. Und wenn ich sowas zum Beispiel in einem Vortrag erzähle, und ich weiß nicht, wie es jetzt bei Ihnen ist, aber wenn ich Ihnen sowas erzähle, dann kommt doch bei Ihnen automatisch der Gedanke, Moment mal, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Newton sitzt auf einem völlig uninteressanten Planeten, der sich um eine völlig durchschnittliche Sonne dreht, am Rande einer wirklich nicht mehr völlig uninteressanten Milchstraße, irgendwo am Rand des Universums. Und dieser Typ behauptet, das Schwerkraftgesetz, was seine Äpfel nach, also nicht seine, sondern was die Äpfel nach unten fallen lässt, sei das gleiche, was die Bewegungen von Himmelskörpern beschreibt. Hey, der hat sie wohl nicht mehr alle. Weiß ich jetzt im Moment nicht, aber es stimmt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind in der Lage, Dinge am Himmel und im Himmel mit Gesetzen zu beschreiben, die wir auf der Erde entdecken. Jetzt ist ja Newton nicht der Einzige, der sowas gemacht hat. Das haben ja etliche berühmt-berüchtigte Naturwissenschaftler getan. Und wenn man über Newton spricht und die Schwerkraft, dann liegt es natürlich nahe, dass wir den sofort bei Einstein sind. Nicht? Einstein hat nun ebenfalls eine Theorie aufgestellt, aber nicht so einfach wie die von Newton. Newton hat im Prinzip das Kraftgesetz aufgestellt. Einstein hat sich über ganz andere Dinge Gedanken gemacht. Was passiert denn nun eigentlich, wenn die Bewegungen von Körpern um schwere Körper, also zum Beispiel die Bewegung eines, sagen wir mal, eines Planeten um einen Stern herum, in die Nähe der Geschwindigkeit kommt, die als die maximale Signalübertragungsgeschwindigkeit im Universum zu gelten hat, nämlich in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Dafür muss ein Körper sehr, sehr kompakt sein. Das heißt, seine Masse muss auf einen sehr kleinen Radius zusammengeschrumpft sein, in einem sehr kleinen Volumen zusammengepresst sein. Dann werden die Bewegungen der Teilchen um diesen Körper herum sehr, sehr schnell und fast bis an die Lichtgeschwindigkeit. Für die Sonne zum Beispiel sind es 3 Kilometer. Die Sonne muss auf 3 Kilometer zusammengepresst werden, dann würde sich ein Planet in seiner Umgebung mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Bewegungen von Körpern in solchen fürchterlichen Schwerkraftfeldern. Also wir zum Beispiel, wir stehen ja in einem Schwerkraftfeld, ist ja völlig normal, würden wir sagen. Wir sind unten am Boden eines Schwerkrafttroges, den die Erde aufbaut. Und die Erde wiederum ist im Schwerkraftfeld der Sonne. Das ist ja normale Geschwindigkeit. Die Erde bewegt sich mit 30 Kilometer pro Sekunde. Ich bitte Sie, das ist doch keine Geschwindigkeit. Naja, stimmt natürlich nicht. Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und Einstein ist nun in der Lage gewesen, die Bewegungen der Teilchen um ganz, ganz dichte Massen, also die ganz schwer sind, ganz kompakt sind, zu beschreiben. Newtons Theorie ist schon nicht schlecht, beschreibt eine ganze Menge. Einsteins Theorie ist ein bisschen besser. Ich würde mal sagen, sie ist viel besser und vor allen Dingen enthält sie Newtons Theorie. Also die Newtonsche Gravitationstheorie ist in der Relativitätstheorie drin. Und jetzt kommt's. Auch hier wieder Beobachtungen in der Nähe der Erde, nämlich die Lichtablenkung zum Beispiel des Lichtes an der Sonne, beziehungsweise die merkwürdige Drehung der Merkurbahn um die Sonne. Bewegung für einen Astronomen in unmittelbarer Nähe. Und jetzt kommt die Geistesleistung. Die gleiche Geistesleistung, die Newton schon erbracht hat, jetzt von Einstein. Wenn das so ist, dann muss die allgemeine Relativität zum ganzen Universum gelten. Schlussfolgerung, wir können damit ganze Universen beschreiben, wir können damit schwarze Löcher beschreiben, wir können damit Neutronensterne beschreiben und. So, jetzt kommt die Astronomie und testet das. Ja, man kann ja hier stehen, ne? Was soll ich Ihnen sagen? Es stimmt. Die allgemeine Relativitätstheorie kann genauer im Universum gemessen werden, als die Theorie sie berechnen kann. Mit Hilfe von 2 Neutronensternen, die sich umeinander kreisen. Wissen Sie noch, Neutronensterne waren diese 10 Kilometer großen Kugeln, in denen 1,4 Sonnenmassen zusammengepresst sind und die sich wahnsinnig schnell drehen. Einige von ihnen werden zu Pulsaren, also zu sehr präzisen Radiosendern, die also immer wieder piep, piep, piep machen. Und es gibt 2 Paare in der Milchstraße, von denen wir wissen, wo sich 2 Neutronensterne umkreisen. Und einer davon ist ein Pulsar. Das heißt, wir haben einen genauen Signalgeber. Und bei der Umdrehung bremsen sich diese beiden sehr kompakten Körper ab. Und zwar über Gravitationswellen. Und das ist eine der empfindlichsten Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Und als die 1974 entdeckt wurden, was hat man gefunden? Es ist genau so, wie die Relativitätstheorie es ausgerechnet hat. Aber auch genauso und noch genauer. Also Sie merken schon, es ist einfach ungeheuerlich, ja? Welche Geistesleistungen zunächst einmal in der Theorie stecken, zu sagen, also das, was ich hier auf der Erde finde, ist das, was überall im Universum gilt. Und dann auch noch die Beobachtungsleistung, die Tests zu machen, auszumachen. Und das ist eigentlich der Punkt jetzt, wo ich jetzt mal wieder zurückkomme auf den Anfangsfragesteller, wo wissen Sie das eigentlich alles? Hm? Viele davon sind ja nicht so freundlich, dass sie sagen, woher wissen Sie das eigentlich alles, sondern sie fragen, sind dann stinksauer, dass man ihnen also in 90 Minuten die Erfolge der Naturwissenschaften um die Ohren gehauen hat, sondern sie haben ihr eigenes Weltbild und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass... So. Diesen Leuten muss man schlicht und ergreifend sagen, wissen Sie, die Geschichte der Naturwissenschaften ist sicherlich eine Geschichte mit vielen, vielen intellektuellen Sackgassen. Also viele von uns sind also schon da regelmäßig in ihre dogmatischen Einbahnstraßen hineingelaufen. Aber die Naturwissenschaften insgesamt zeichnen sich durch etwas ganz Besonderes aus, nämlich durch den Prozess der Falsifizierbarkeit. Nochmal, der Falsifizierbarkeit. Das heißt, eine gute Theorie muss Tests anbieten, mit denen man sie killen kann. Sie muss also praktisch anbieten, hör mal, wenn du mir nicht glaubst, dann überprüfe doch dieses und jenes. Eine gute Theorie muss Vorhersagen machen über Dinge, die man bis dahin nicht gekannt hat. Und diese Falsifizierbarkeit macht nun den Charme von Naturwissenschaften aus und zeigt auch, in welcher Art von Generationenreihenfolge wir uns in den Naturwissenschaften eigentlich bewegen. Die jüngeren Leute nämlich, die anfangen mit Naturwissenschaften, werden von uns geradezu aufgerufen, doch den Alten zu zeigen, dass sie sich verrechnet haben. Das heißt, Naturwissenschaft ist ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung. Dinge, die, von denen man überzeugt ist, dass sie stimmen und die auch gut getestet sind, bleiben da. Die bleiben. Die werden eingebaut in das naturwissenschaftliche Weltbild. Sie merken schon, Weltbild, das hat schon fast mit, was mit Religion zu tun. Aber alle anderen Dinge, die versagt haben bei der Erklärung der Vorgänge in der Natur oder im Experiment, die bleiben, die werden verschwinden. Alle Versager verschwinden. Die Naturwissenschaften ist eine ständige Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte von Theorien, die funktionieren und von Theorien, die nicht funktionieren. Und diese Art und Weise, dass man sogar sich selber, ja wie soll ich jetzt sagen, ne, ich entwickle dienstags eine Theorie und Mittwochmorgen stelle ich fest, war alles Quatsch. Ja, dann muss ich ihn absägen. Also in Theorie erst in dem Moment. Und das ist eine Methode, die man sich im Alltag überhaupt nicht vorstellen kann. Dass man ständig auf der Suche ist nach eigenen Fehlern. Wo gibt es denn sowas? Aber diese Skepsis gegenüber sich selbst, die macht die Sache eigentlich erst interessant. Dass man versucht herauszufinden, wie komme ich den Dingen näher. Und das hat nichts, naturwissenschaftliche Ergebnisse haben nichts mit Wahrheit zu tun. Davon rede ich jetzt nicht. Also Wahrheit ist eine ganz andere Sache. Die Gesamtwahrheit des Seins, der Existenz von allem, das ist eine ganz andere Frage, mit denen wir Naturwissenschaftler uns an der Stelle gar nicht beschäftigen. Wir versuchen, ihr so nah wie möglich zu kommen. Wir wissen nur, unsere Theorien sind richtig oder falsch. Unsere Theorien im Rahmen ihrer Einschränkung. Newton ist richtig bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn die Geschwindigkeiten so hoch werden, muss man Einsteinsche Relativitätstheorie machen. Das war nur eine Ecke von Beispielen, die man benutzen kann, um die Frage, woher wissen wir das alles, zu beantworten. Es ist eine dieser klassischen Killerfragen, wo man, ich glaube, stundenlang reden kann. Ich will Ihnen zum Abschied noch einen Spruch vorlesen, den ich im Deutschen Museum gefunden habe und der vielleicht in Richtung Wahrheit zeigt. Wenn der Künstler aus metaphysischen Sphären in die Bereiche der konkreten Form hinabsteigt, begegnet er auf halbem Weg den Wissenschaftlern, die auf der Suche nach den Ursachen, die sie in ihren Formeln einzufangen gedenken, sich in die metaphysischen Sphären begeben. In diesem Sinne.